Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 17. Die neue Gottesdienst- und Lebensordnung. Und als er nun so verrichtet hatte, das Wort Gottes genau und von da wieder zurückkam zu den Seinen, die ihn mit aller Sehnsucht ihrer Herzen erwartet hatten, und auch da verrichtet hatte das Opfer nach der Weisung der ewigen Liebe, und dem Adam nun übergeben hatte das leere Gefäß in der Art und Bedeutung, wie es ihm anbefohlen war, da öffnete die ewige Liebe wieder den Mund des Engels und sprach: Abel, du sehr gehorsamer Sohn meiner segnenden Barmliebe, dich ernenne ich jetzt zum Priester und Lehrer aller deiner Geschwister und zum Tröster deiner Eltern. Und so sollst du an jedem Sabbat morgens, so die Sonne aufgeht, ein Opfer bringen von den schönsten und reinsten Früchten, die ich später noch genauer bezeichnen werde. Und sollst sie des Abends, da die Sonne untergeht, anzünden mit dem Feuer der Liebe, das ich dir zeigen werde, wie es verborgen ist, natürlich in einem Steine, und wie man es bekommen kann, alle Zeit aus demselben. Und dein Haupt sollst du nicht bedecken von der Mitternacht an bis wieder zur nächsten Mitternacht, damit dein Haupt frei sein möge zum Empfange meiner großen Gnade. Alle deine Brüder aber sollen ihr Haupt erst entblößen am Morgen und sollen es wieder bedecken am Abend. Die Schwestern deines Leibes aber sollen ihr Angesicht und ihren Kopf verhüllen den ganzen heiligen Tag über. Nur die Eva darf blicken um die Mitte der Tageszeit, dreimal nach dem Altare Gottes. Der Adam aber soll sein Haupt nimmer bedecken die ganze Zeit seines Seins zum Zeichen, dass er der Vater ist eures Fleisches und dass ihr ihn allezeit erkennen sollet an seinem Haupte und ihm Ehrerbietigkeit und Liebe bezeigen sollet alletagen. Wehe dem, der seinem Vater je in etwas in den Weg zu treten sich unterfangen würde, den will ich mit zornigen Augen anblicken. Denn das Haupt des Vaters ist gleich der Heiligkeit Gottes. Jeder kann erhört werden, wenn er Reue tut im Herzen. Aber wer antastet den geringsten Teil meiner Heiligkeit, den wird das unauslöschbare Feuer derselben ergreifen und verzehren, jeden Tropfen der Reuetränen in ihm, und er wird zerstört werden für der ewiglich. Und wer aber antastet seine Mutter argen Herzens und ist entgegen ihrer Liebe, den will ich nicht mehr ansehen in aller seiner Not. Denn die Mutter ist gleich der Liebe in mir. Wer diese verschmäht, der wird hart wandeln auf den heißen Wegen Jehovas. Desgleichen auch, so ein Bruder wider den anderen ist, der wird verlieren meine Gnade, und meine Erbarmung wird ihm ferne sein. Und so jemand missachtet seine Schwester, vor dem soll mein Herz verschlossen werden. Denn eure Brüder sind auch Brüder meiner Liebe, und eure Schwestern sind die Augenweide meiner Liebe. Daher ehret den Vater und liebet die Mutter, und seid untereinander gegenseitig Untertanen aller Liebe, damit ihr fürchten könnet meinen Namen Jehova, und damit ihr lieben könnet meine Liebe und euch geleiten lassen könnet von der großen Heiligkeit meines Geistes am Tage meiner großen Heiligkeit dreifältig zur Erlangung der Weisheit siebenfältig für die sechs Tage der Liebe zu handeln gerecht vor meinen Augen. Und nun sollst du, Abel, auch lehren alle deine Brüder verschiedene Arbeiten und jeglichen eine andere, damit sie einander dienen können, in der Liebe und Rat geben in mannigfacher Weisheit. Und du sollst lehren deine Schwestern zu arbeiten, Fäden aus dem Grase und den Pflanzen und sollst sie auch lehren, zu flechten dieselben in breiten Streifen und zu breiten daraus Kleider für ihre Brüder und dann auch für sich, damit die Liebe in ihrer Ordnung erhalten werde aufrecht. Dem Adam, der Eva und dir aber will ich Kleider geben von oben, unterschieden in der Farbe, dem Adam weiß, der Eva rot und dir blau mit gelben Enden. Diese Farben aber soll niemand nehmen für sein Kleid, sondern soll färben sein Kleid bunt. Aber es soll kein schwarzer Fleck darauf und darunter sein und auch kein Riss, außer wer da gesündigt hätte. Der soll in der Reue sein Kleid zerreißen und soll es bestreichen mit Kohle und sein Haupt bestreuen mit Asche zum Zeichen, dass er ein Sünder ist vor mir und zerrissen hat das Kleid der Gnade, da er sich beschmiert hat mit der Farbe des Ungehorsams und der Tod gekommen ist über ihn. Der Kain aber soll begehren die schönste Schwester, die da heißet Aha, oder die Schönheit Evas, und soll mit ihr ziehen hinaus auf die Felder und soll machen Furchen in die Erde mit dem Werkzeug, das er da schon bereitet finden wird. Er soll da streuen Körner in dieselben, die er da finden wird in Menge, und soll die Frucht den Weizen nennen. Und wenn dieser wird reif geworden sein, da der Kern wird fest geworden sein und braun die Ähren, so soll er die Körner sorgfältig auslesen von den Ähren und soll sie zerreiben zwischen Steinen, und das Mehl soll er befeuchten recht mit Wasser und soll daraus kneten einen Teig. Und den Teig soll er hernach legen auf einen platten Stein, der da heiß geworden ist von der Sonne, und soll ihn darauf liegen lassen den dritten Teil des Tages, und dann soll er ihn von da nehmen und ihm den Namen Brot geben. Dann aber soll er dieses Brot nehmen, es brechen, Gott dafür danken und es dann genießen mit seinem Weibe Aha. Und so oft er eine Ernte machen wird von seinen Äckern, so soll er auch mir die ersten 10 Garben opfern. Wenn er mir getreu bleiben wird, werde ich allzeit wohlgefällig sein Opfer annehmen von der Erde. Wenn er aber meiner vergessen hat, so wird sein Opfer nicht angenommen werden und emporsteigen zum Himmel, sondern wird bleiben auf der Erde zu seinen Füßen. Und so soll er leben und mehren sein Geschlecht. Jedoch soll er mir sein Herz zuvor 3-mal und das Herz Ahas 7-mal opfern. So er das unterlassen wird, dann wird seine Untreue am Tage sein, und er wird werden ein Böser, und die Schlange wird leben durch ihn und wird leben fort und fort hernach in allen seinen Töchtern, die dadurch schön werden von außen, aber desto hässlicher von innen, und werden verderben alle seine Söhne und werden anstecken mit ihrem Gifte die Kinder meiner Liebe und mir abwendig machen meine Söhne. Und ich werde einst sein Geschlecht ganz vertilgen von der Erde. Das alles sage du ihm fest und erinnere ihn dabei meines heiligen Namens Jehova und meines Tages des Sabbats. Dir, du mein frommer Abel, aber will ich eine Herde zeigen von sanften Tieren und sie dir geben zum Weiden. Und der Name, den du ihnen geben wirst, wird ihr rechter Name sein. Und wenn du sie rufen wirst bei ihrem Namen, so werden sie dich als den Hirten erkennen und werden deiner Stimme folgen allenthalben. Und du sollst mir also künftigen nicht mehr Früchte, wie nach der Rückkunft vom Berge Jehovas, sondern die Erstlinge deiner Herde opfern, welche sind die schönsten und reinsten Früchte, deren ich dir schon vorher erwähnt habe. Und zwar sollst du zuvor legen dürres Holz quer über den Herd, dann das blutige Opfer darauf legen, sodann mir danken und es dann anzünden mit dem Feuer, das ich dir gezeigt habe, wie es im Steine ist, und du es nehmen sollst aus demselben nach meinem Rate. Und zum Zeichen, dass mir dein Opfer wohlgefällig ist, wird der Rauch desselben alle Zeit gen Himmel steigen, schnell, als wenn er große Eile hätte. Die Asche aber, welche du mit einem Steine zudecken sollst, sollst du auf dem Altare liegen lassen 3 Tage lang. Am 3. Tage aber sollst du hinzugehen und den Stein von der Asche tun, und siehe, ein schöner Vogel mit glänzendem Gefieder wird sich erheben aus der Asche und wird fliegen gen Himmel. Und dann wird kommen ein Wind und wird verwehen die Asche nach allen Gegenden der Erde zur einstigen Auferstehung alles Fleisches, welches sind die Werke der wahren Liebe durch die Weisheit des Heiligen Geistes, welcher gegeben wird den Kindern in der großen Zeit der Zeiten und allen Fremden, die danach dürsten werden. Essen solltet ihr gemeinschaftlich am Morgen, um die Mitte des Tages und am Abend, aber allzeit sehr mäßig und stets mit großer Furcht des Herrn, nachdem ihr ihm alle Zeit vorher und nachher gedankt habt, damit die Speise gesegnet und ihr dadurch der Tod genommen werde. So jemand dieses je unterlassen wird, der wird also bald der üblen Folgen gewahr werden. Wer es vergessen wird 3-mal, den will ich strafen mit einem langen Schlafe. Wer es aber unterlassen wird aus einer trägen Faulheit, der soll dick werden wie ein Ochse und fett wie ein Schwein und dumm wie ein Esel. Und die Kinder sollen seiner spotten und lachen aus vollem Halse über das Ekelhafte seiner Gestalt. Und so er wird wieder werden wollen gleich den allzeit Gehorsamen, so wird er müssen viel fasten und essen trockenes Brot. Wer es aber unterlassen wird aus starrem Ungehorsam und aus Geringachtung dieses meines leichten Gebotes aus Liebe zu euch, über den wird kommen die Begierde der Unzucht und aller Hurerei, da er leicht fallen wird in die Sünde und durch diese in den Tod und zu bestehen haben wird, einen großen Kampf zu kämpfen, die starke Schlange der Verführung Evas, und ich werde ihn nicht ansehen früher, als bis er in großer Reue gesiegt hat über sein Fleisch. Am Morgen aber sollet ihr essen Früchte der Bäume, um die Mitte des Tages aber sollet ihr essen vom Baume des Lebens, und am Abend aber sollet ihr trinken Milch und Honig, den ich für euch werde sammeln lassen, auf den Ästen der Bäume von vielen Tierchen der Luft des Himmels, die ihr Zelie benamsen sollet, was ihr heutzutage Bienen nennt. Der Name Zelie aber heißt so viel als die Sorge des Himmels. Und am 3. Tage vor dem Sabbat sollet ihr schlachten ein Schaf, es reinigen vom Blute, es dann braten am Tage beim Feuer aus dem Steine und es essen am Abende fröhlich. Und es soll auch der Kain und sein Weib Aha kommen zu euch und essen mit euch das Fleisch des sanften Tieres. Aber sonst soll er bleiben auf dem Felde und essen sein Brot mit den Früchten all dort. Und nun wisst ihr alles, was euch dermalen Not tut. Und wenn da kommen wird eine kalte Zeit über die Erde zur Stärkung derselben, dann werde ich von oben euch schicken Kleider aus Schafsfellen für Adam, Eva und dich. Die Felle aber von den fürs Abendmahl geschlachteten Schafen sollen sammeln deine Brüder und sie trocknen werden lassen an der Sonne und sie aufbewahren zur Bedeckung ihrer Leiber zur kalten Zeit nach dem Beispiel, das ich dir geben werde von oben. Und wenn die Felle werden trocknen, so sollen sie dieselben waschen im frischen Wasser 7-mal, worauf die Felle dann weich und rein werden, ganz tauglich zu ihrem guten Gebrauche. Ende dieses Kapitels.